großer Feind. Ich will wissen, wie der Tod schmeckt und schenk mir nochmal ein. Glaub mir, du kannst mir nicht glauben. Ich hab nicht Teufel in den Augen und ich weiß, Schnaps und der Teufel sind da. Hab mich nicht besucht, ich weiß es auch nicht und bin froh, dass man so schnell vergisst. Es ist nun mal so, wie es ist. Es ist nur mal so.